die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. Glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen, totalen Sieg der deutschen Waffen? Dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen. Das deutsche Volk sei des Kampfes müde. Ich frage euch, seid ihr bereit, mit dem Führer als Fahrland der Heimat hinter der kämpfenden Wehrmacht stehen, diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und unbeirrt durch alle Schicksalsfügungen fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? Behaupten, das deutsche Volk hat keine Lust mehr, sich der überhandnehmenden Kriegsarbeit, die die Regierung von ihm fordert, zu unterziehen. Ich frage euch, Soldaten, Arbeiter und Arbeiterinnen, seid ihr und ist das deutsche Volk entschlossen, wenn der Führer es einmal in der Notzeit befehlen sollte, 10, 12, wenn nötig 14 und 16 Stunden täglich zu arbeiten und das Letzte für den Sieg herzugeben. Viertens, die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Ja. England. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. Vertraut ihr dem